Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, dass ihr verzehntet die Pfefferminze und den Dill und den Kümmel und lasset das Gewichtigere des Gesetzes, das Gericht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Dieses aber musstet ihr tun und jenes nicht lassen. Blinde Leiter, die dadurch seien die Mücke, das Kamel aber verschlingen. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, dass ihr reinigt das Auswendige des Bechers und Tellers, inwendig aber sind sie randvoll von Raub und Unenthaltsamkeit. Blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers und Tellers, dass auch das Äußere derselben rein werde. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, dass ihr gleiche den getünchten Grüften, die zwar von außen schön verziert erscheinen, inwendig aber sind sie randvoll von den Gebeinen der Toten und jeder Unreinheit. Also auch erscheint ihr den Menschen zwar von außen gerecht, inwendig aber seid ihr gedunsen von Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, dass ihr bauet die Grüfte der Propheten und schmücket die Gräber der Gerechten und sagt, wenn wir wären gewesen in den Tagen unserer Väter, wir würden nicht ihre Gemeinschafter sein an dem Blute der Propheten. Daher bezeuge ich euch selber, dass ihr Söhne seid derer, die da morden die Propheten. Und ihr machet voll das Maß eurer Väter. Schlangen, Otternbrut, wie möget ihr fliehen vor dem Gericht der Gehenna? Deshalb siehe, ich schicke zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Von ihnen werdet ihr etliche töten und kreuzigen und von ihnen etliche geißeln in euren Synagogen und sie verfolgen von Stadt zu Stadt, damit auf euch komme alles gerechte Blut, vergossen auf Erden. Von dem Blute Abels, des Gerechten, bis auf das Blut Zacharias, des Sohnes Bacharias, den ihr mordetet zwischen dem Tempel und Altar. Wahrlich, ich sage euch, eintreffen wird dies alles über diese Generation. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr geschickt sind. Wie oft will ich deine Kinder versammeln in der Weise, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein unter den Flügeln, und ihr wollt nicht. Siehe, öde gelassen wird euch euer Haus, denn ich sage euch, nimmer möget ihr mich von jetzt an gewahren, bis dass ihr sollet sagen, gesegnet sei der da kommt in dem Namen des Herrn. Und da er herauskam, ging Jesus von der Weihestätte. Und es kamen seine Jünger herzu, ihm zu zeigen die Gebäude der Weihestätte. Als Antwort aber sagte er zu ihnen, erblicket ihr nicht dieses alles? Wahrlich, ich sage euch, keinesfalls mag hier Stein auf Stein gelassen werden, den man nicht abbrechen wird. Da er aber saß auf dem Ölberg, kamen zu ihm die Jünger für sich und sagten, sage uns, wann wird dieses sein? Und welches ist das Zeichen deiner Anwesenheit und des Abschlusses des Äons? Und als Antwort sagte Jesus zu ihnen, hütet euch, dass niemand euch irreführe, denn viele werden kommen in meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und werden viele irreführen. Ihr aber werdet künftig hören Schlachten und Kunde von Schlachten. Sehet zu, seid nicht bestürzt, denn es muss so geschehen. Jedoch, es ist noch nicht die Vollendung, denn erweckt wird werden Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich und werden sein Hungersnöte und Erdbeben stellenweise. Alle diese aber sind der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch überliefern in Drangsal und werden euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Nationen um meines Namens willen. Und dann werden viele in den Fallstrick geraten und werden einander verraten und einander hassen. Und erweckt sollen werden viele falsche Propheten und werden irreführen viele. Und darum, dass sich die Gesetzlosigkeit vermehrt, wird die Liebe der vielen erkalten. Der aber ausharrt bis zur Vollendung, dieser wird gerettet werden. Und man wird Herolden dies Evangelium vom Königreich auf der ganzen Wohnerde zum Zeugnis allen Nationen, und dann wird eintreffen die Vollendung. Wenn ihr nun gewahret den Gräuel der Verödung, von dem geredet ist durch Daniel den Propheten, stehend an heiliger Stätte, wer es lieset, begreife es, dann lasset die in Judäa fliehen in die Berge. Der auf dem Flachdach steige nicht herab, aufzunehmen die Sachen aus seinem Hause. Und der in dem Felde ist, wende sich nicht um, hinter sich aufzunehmen sein Überkleid. Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen. Betet aber, auf dass eure Flucht nicht geschehe im Winter, noch an einem Sabbat. Denn dann wird sein große Drangsal, derart, wie sie nicht geschehen ist von Anfang der Welt bis nun, noch nimmermehr soll geschehen. Und wenn nicht würde abgezogen von jenen Tagen, nichts würde gerettet von allem Fleisch. Um der Auserwählten willen, aber wird abgezogen werden von jenen Tagen. Dann so jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus, oder hier, so solltet ihr es nicht glauben. Denn erweckt sollen werden falsche Christi und falsche Propheten und von sich geben große Zeichen und Wunder, so dass sie irreführten, wenn möglich, auch die Auserwählten. Siehe, angesagt habe ich es euch vorher. So sie nun zu euch sagen, siehe, in der Wildnis ist er, so möget ihr nicht hinausgehen. Siehe, in den Kammern, so solltet ihr es nicht glauben. Denn ebenso wie der Blitz ausgeht vom Osten und erscheint bis zum Westen, also wird sein die Anwesenheit des Sohnes des Menschen. So irgend, wo der Leichnam ist, dort werden sich versammeln die Geier. Geradewegs aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden fallen vom Himmel und die Mächte der Himmel erschüttert werden. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Sohnes des Menschen im Himmel und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und sie werden sehen den Sohn des Menschen kommend auf den Wolken des Himmels mit Macht und viel Herrlichkeit. Und schicken wird er seine Boten mit der Posaune lauten Tones, und sie werden versammeln seine Auserwählten aus den vier Winden, vom Äußersten der Himmel bis zu ihrem Äußersten. Von dem Feigenbaum aber lernet das Gleichnis. Wenn schon sein Zweig weich wird und die Blätter hervorsprossen, dann erkennet ihr, dass nahe der Sommer ist. Also auch ihr, wenn ihr alles dieses gewahret, so erkennet, dass er nahe ist an den Türen. Wahrlich, ich sage euch, nimmer mag diese Generation vergehen, bis das alles dieses sollte geschehen. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber mögen nimmer vergehen. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, weder die Boten der Himmel noch der Sohn, außer dem Vater allein. Denn ebenso wie die Tage Noahs, also wird sein die Anwesenheit des Sohnes des Menschen. Denn wie sie waren in jenen Tagen, denen vor der Flut, kauend und trinkend und heiratend und verheiratend, bis zu dem Tage, an dem Noah einging in die Arche, und erkannten es nicht, bis da kam die Flut und hob sie allesamt auf, also wird sein die Anwesenheit des Sohnes des Menschen. Dann werden zwei sein im Felde, einer wird mitgenommen und einer wird gelassen. Zwei, die da mahlen mit dem Mühlstein, eine wird mitgenommen und eine wird gelassen. So wachet nun, da ihr nicht wisset, welchen Tag euer Herr kommt. Jenes aber erkennet ihr, wenn der Hausherr hätte gewusst, zu welcher Wache der Dieb kommt, würde er wachen und ließe sein Haus nicht durchgraben. Deshalb auch ihr, werdet bereit, denn zu der Stunde, die euch nicht dünkt, kommet der Sohn des Menschen. Wer ist wohl der treue und besonnene Sklave, den der Herr einsetzt über sein Gesinde, ihnen die Nahrung zu geben zur rechten Zeit. Glückselig jener Sklave, den sein Herr, wenn er kommt, finden wird, also tun. Wahrlich, ich sage euch, überall sein Besitz wird er ihn einsetzen. So aber jener üble Sklave sagt in seinem Herzen, es verziert mein Herr und beginnt zu schlagen seine Mitsklaven, isset aber und trinkt mit den Berauschten, so wird der Herr jene Sklaven eintreffen an einem Tage, an dem er es nicht vermutet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in zwei schneiden und wird ihm sein Teil setzen mit den Heuchlern. Dort wird sein das Jammern und Knirschen der Zähne.